Abschnitt 38 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Totentänzchen 1, Menuett. Der kupferrote Vollmond hing in sternentoter Weite und durch die dunklen Felder ging verschränkt ein Paar zur Freite. Sie war so jung, so knospenschlank und hatte heiße Wangen. Um ihren Leib die Arme schlang in glühendem Verlangen der Tod und sang. Es irrt ein Lachen durch die Welt, ein sorglos freches Höhnen. Es zieht ein Weinen durch die Welt, ein Schluchzen und ein Stöhnen. Es steigt empor und schrillt zusammen in wilden Dissonanzen. Wir aber wollen, schönes Kind, ein Menuettchen tanzen. Ein Menuettchen tanzen. Ende von Totentänzchen 1, Menuett.